Black Sabbath war das mit dem gleichnamigen Titel, Black Sabbath. Hallo. Wer bin ich? Erster Tipp. Ich bin nicht Shakira. Zweiter Tipp. Ich spiele im Olympiastadion, aber leider nicht bei Hertha, deswegen spiele ich alleine. Dritter Tipp. Mein Vorname beginnt mit H. Letzter Tipp. Ich bin nicht Hobby Williams, auch nicht Harry in Urlaub. Fritz präsentiert den Mann, den jeder kennt, weil jeder seine Lieder kennt. Der Mann, den jeder kennt, weil jeder seine Lieder kennt. Am 13.06.2007 live im Olympiastadion Berlin. Kommt vorbei. Solange es noch Karten gibt, gibt's Karten überall, wo es Karten gibt. Fritz. Und das hört man. 22.30 Uhr. Fritz. Info. Nachrichten. Mit Matthias Karkow. Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hält an den Spätzuschlägen für die Beschäftigten im Einzelhandel auch nach einer weiteren Lockerung der Ladenöffnungszeiten fest. Der Einzelhandel will die Abendzuschläge für Verkäufer abschaffen, wenn die Bundesländer die Ladenöffnungszeiten wie geplant freigeben. Die Arbeitgeber haben den Manteltarifvertrag bereits zum Jahresende gekündigt. Die Bundestagsfraktionen der Großen Koalition stehen hinter dem Kompromiss zur Gesundheitsreform. Morgen will das Kabinett die Reform verabschieden und dann offiziell in den Bundestag einbringen. Ärzteverbände protestierten heute auf einem außerordentlichen Kongress in Berlin noch einmal gegen die Gesundheitsreform und drohten mit Boykott. Nach Berechnungen der CDU-nahen Konrad-Adenauer-Stiftung ist ein Grundeinkommen für alle Bürger bezahlbar und nicht teurer als das heutige Sozialsystem. Der Politiker Vogel bezieht sich auf Vorschläge von Thüringens Ministerpräsident Althaus. Der CDU-Politiker hatte angeregt, dass jeder Bundesbürger grundsätzlich 800 Euro Grundeinkommen vom Staat erhalten solle. Die Europäische Union will den Kampf gegen Alkoholmissbrauch verschärfen. Geplant sind aber keine Verbote, sondern Appelle und Empfehlungen an die Mitgliedstaaten. Besonders Jugendliche sollen von übermäßigem Trinken abgehalten werden. Die EU spricht sich für ein Verkaufsverbot für Jugendliche unter 18 Jahren und für eine Null-Promille-Grenze für Fahranfänger aus. Zum Sport: in der zweiten Runde des DFB-Pokal unterlag der SV Babelsberg dem VfB Stuttgart 2:4. In dieser Nacht stark bewölkt zum Teil und es gibt Regenschauer. Gegen Morgen dann von Westen vermehrt Auflockerungen, nachlassende Schauer, Tiefsttemperaturen zwischen 9 und 13 Grad. Morgen trotz einiger Wolkenfelder freundlich und zeitweise gibt es Sonnenschein. Es bleibt trocken, nur in der Uckermark anfangs noch schwache Schauer. Höchsttemperaturen 14 bis 17 und in Berlin um 16 Grad. Verkehr. A11, Dreieck Uckermark Richtung Berliner Ring zwischen Warnitz und Pfingstberg ist noch immer der rechte Fahrstreifen blockiert. Hier steht ein Pannen-LKW. Ansonsten eine gute Fahrt. Fritz ist eine Produktion des RBB. Und wenn im Radio 91,9, dann Fritz rund um Belzig. Die Firma mit Blutsteinen war das? Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. So, ich spreche wohl heute mal kein Sprechfunk, sondern heute mal klassischer, ja, wie nennt man's? Hörfunk. Ich lese euch hier so ein paar gruselige Geschichten vor. Wollen wir sehen, wie lange wir da durchhalten? Eine vorgelesene, vorproduzierte habe ich mitgebracht. Die stammt von Heiner Müller nach Ambrose Bierce. Wir hören jetzt aber Ambrose Bierce, Anna-Maria Matute, die Märchen der Brüder Grimm, die verschiedensten Gruselgeschichten heute. Das eigensinnige Kind. Es war einmal ein Kind, eigensinnig und tat nicht, was seine Mutter haben wollte. Darum hatte der liebe Gott kein Wohlgefallen an ihm und ließ es krank werden und kein Arzt konnte ihm helfen und in kurzem lag es auf dem Totenbettchen. Als es nun ins Grab versenkt und Erde über es hingedeckt war, so kam auf einmal sein Ärmchen wieder hervor und reichte in die Höhe. Und wenn sie es hineinlegten und frische Erde darüber taten, so half das nicht und das Ärmchen kam immer wieder heraus. Da musste die Mutter selbst zum Grabe gehen und mit der Rute aufs Ärmchen schlagen und wie sie das getan hatte, zog es sich hinein und das Kind hatte nun erst Ruhe unter der Erde. One morning, with time to kill, I borrowed Jeb's rifle and sat on the hill. I saw a lone rider crossing the plain. I drew a bead on him to practice my aim. My brother's rifle went off in my hand. A shot rang out across the land. The horse he kept running, the rider was dead. I hung my head, I hung my head. I set off running to wake from the dream. My brother's rifle went into the sheen. I kept on running into the Southlands. That's where they found me, my head in my hands. The sheriff, he asked me, why had I run? And then it came to me, just what I had done. And all for no reason, just one piece of lead. I hung my head, I hung my head. Here in the courthouse, the whole town was there. I see the judge high up in his chair. Explain to the courtroom what went through your mind. And we'll ask the jury what verdict they find. I felt the power of death over life. I orphaned his children. I widowed his wife. I beg their forgiveness. I wish I was dead. I hung my head. I hung my head. I hung my head. I hung my head. Early one morning, with time to kill, I see the gallows up on the hill. And out in the distance, a trick of the brain, I see a lone rider crossing the plain. And he come to fetch me to see what they done. And we ride together till kingdom come. I pray for God's mercy, cause soon I'll be dead. I hung my head, I hung my head, I hung my head, I hung my head. Von den verführten Mädchen zu den seichten, braun versumpften Teichen. Wenn ich alt bin, führt mich der Teufel hinab und er zeigt mir die Reste der Wasserleichen, die ich auf meinem Gewissen hab. Unter sehr getrübten Himmelschwammen lässig und müde sie in die Hölle hinein, wie ein Geflechte von Algen, alle zusammen wollen dort auf meine Kosten sein. Ihre faulen, entzündeten Leiber gaben einst mir Glut, die ich selber mir angefacht, die den orangenen Tag mit mir genossen haben. Sie entzogen sich der düsteren Nacht. Satt und bequem, als die schöne Speisung vorüber, stießen aus Faulheit sie mich in Gewissensqual. Versauten die Erde mir, machten den Himmel mir trüber, ließen mir einen entzündeten Leib und kein Bacchanal. I put a spell on you. Because you're mine. Stop the things you do. What's up? I ain't lying. Yeah, I can't stand. Woo! No running around. I can't stand. I know put me down. I put a spell on you. Ah! a spell on you. Das Osterlämpchen, dem Sohn des Trödlers schenkte man ein Osterlämpchen, mit dem er spielen durfte. Der Sohn des Trödlers war ein sehr dicker Junge, der keine Freunde hatte. Die Kinder des Schreiners, des Buchhalters, des Schusters lachten über seinen Bauch, über seine Pausbacken, über sein Doppelkinn. Sie nannten ihn Spanferkel, Bierfass, Mastschwein. Das Osterlamm hingegen war weiß und sanft und man band ihm ein grünes Bändchen um den Hals. Der dicke Junge des Wucherers, des Trödlers und Altwarenhändlers ging an der sonnigen Mauer entlang spazieren und suchte auf dem unbebauten Grundstück nach Kräutern. Seinen Lämmchenfreund zog er hinter sich her. Der hatte einen Blick, wie ihn der Sohn des Trödlers noch nie an jemandem gesehen hatte. Es kamen die Tage der Schwalben, der Nester unterm Dach, der zarten Kräutchen, die Tage der Kinder, die kamen und ihre Mäntel im Laden des Trödlers ließen. Wenn sich die Kinder den Mantel auszogen, schienen sie sehr beengt, sehr dünn zu sein in ihren gestrickten Pullovern mit den zu kurzen Ärmeln und freien Handgelenken. Kinder, die gleich auf dem Platz rannten, zur großen Kiepe der Mutter mit den 2 Duros vom Verkauf. Sie weinten ein bisschen, weil die Sonne noch nicht genügend warm war. Es kamen die Tage der Kinder an der Hand, die beinahe hereingezerrt wurden von zerlumpten Kindern mit runden Augen, von Kindern mit 10 Peseten, mit 7 Peseten, Kindern von »Das ist nichts wert«. Die Mäntelchen, die Wollhosen häuften sich auf den Regalen neben dem Naphthalin, dicht neben den Worten »Das ist nichts wert«, »Das hat einen Fleck«, »Das ist kaputt«. Der dicke Junge des Trödlers küsste die kleinen Ohren des Osterlamms, seines Freundes, der ihn nicht Schwein, nicht Dickwanst oder Bierfass nannte. Und am Ostertag setzte der Junge des Trödlers sich an den Mittagstisch. Das Tischtuch war voller Messer und Sonne. Der Junge bemerkte sofort die Zähne seines Vaters, die großen und weißen Zähne von seinem Trödlervater, dem Papa Altwarenhändler, es ist nichts wert, dem Geldverleiher 7 Peseten ist kaputt. Der dicke Junge sprang vom Stuhl hoch, stürzte in die Küche mit klopfendem Herzen. Da erblickte er auf dem Tisch den abgehäuteten Kopf seines Freundes. Der sah ihn zum letzten Mal an, mit jenem Ausdruck, den der Junge noch niemals bei irgendwem gesehen hatte.

kleines Kind. Es hat riesige Ohren und wenn es mit dem Rücken gegen das Fenster stand, leuchteten sie ganz rot, armer Junge. Er hielt sich krumm und war ganz gelb. Kam der Mann, der hinter seinen Brillengläsern hervor heilen konnte. Das Meer, sagte er, das Meer, das Meer. Alle fingen an, Koffer zu packen, um vom Meer zu reden. Sie hatten unglaublich große Eile. Der Junge stellte sich das Meer vor. War es so, als ob man in einer riesigen Muschel säße? Ringsum Geräusche, Lobgesänge, Stimmen, die mit langem Echo in der Ferne riefen? Der Junge glaubte, das Meer sei hoch und grün. Aber als er ans Meer kam, blieb er erschrocken stehen. Seine Haut. Wie merkwürdig war sie hier. Mutter, sagte der Junge, denn er schämte sich. Ich möchte sehen, wie weit mir das Wasser reicht. Er, der geglaubt hatte, das Meer sei hoch und grün, saß nun weiß wie Bierschaum. Und es kitzelte ihm kalt die Fußsohlen. Ich will ausprobieren, wie weit mir das Wasser reicht. Und er ging und ging und ging. Das Meer, wie seltsam, das Meer wuchs, wurde blau, wurde violett. Es ging ihm schon bis zu den Knien, dann bis zum Bauch, bis zur Brust, bis zu den Lippen, den Augen. Dann drang ihm in die Ohren das lange Echo ein, die Stimmen, die von fern her riefen. Und in den Augen war all die Farbe. Ach ja, endlich. So war das Meer wirklich. Es war eine riesige, eine unendliche Muschel. Das Meer war in Wirklichkeit doch hoch und grün. Aber die am Ufer standen, begriffen nichts, absolut nichts. Sie fingen sogar noch zu weinen an und zu schreien und riefen: Welch Unglück! Mein Gott, welch großes Unglück! I lost my heart under the bridge to that little girl. So much to me. And now I moan. And now I holler. She'll never know just what I found. That blue-eyed girl. Von der heutigen Großstadt Cincinnati entfernt, erstreckte sich 1830 ein ungeheurer und nahezu ungebrochener Wald. Die ganze Gegend war dünn besiedelt von Grenzleuten, rastlosen Seelen, die eben erst halbwegs bewohnbare Heime aus der Wildnis herausgehauen und jenen Grad von Wohlstand erreicht hatten, den wir heute als Armut bezeichnen würden, als sie auch schon getrieben von einem mysteriösen Impuls in ihrem Wesen alles aufgaben und weiter nach Westen vordrangen, um neuen Gefahren und Entbehrungen zu trotzen, in dem Bemühen, die freiwillig aufgegebene karge Behaglichkeit wiederzugewinnen. Viele von ihnen hatten diese Region bereits verlassen und sich zu entlegeneren Siedlungen begeben, aber unter den Zurückgebliebenen war noch einer der Erstankömmlinge. Er lebte allein in einem Blockhaus, auf allen Seiten umgeben von dem großen Wald, und er schien ein Teil von dessen Düsternis und Schweigen zu sein, denn niemand hatte ihn je lächeln sehen oder ein überflüssiges Wort sagen hören. Seine schlichten Bedürfnisse deckte er durch den Verkauf oder den Tausch der Felle wilder Tiere in der Stadt am Fluss, denn er baute nichts an auf dem Land, auf das er, falls nötig, aus dem Gewohnheitsrecht ungestörten Besitzes heraus Anspruch hätte erheben können. Es gab Anzeigen von Sanierung, ein paar Acres unmittelbar um das Haus herum hatte er einmal gerodet, die morschen Baumstümpfe steckten halb verborgen unter dem neuen Bewuchs, der die von der Axt angerichteten Verwüstung hatte beheben dürfen. Offenbar hatte des Mannes Begeisterung für die Landwirtschaft nur als schwaches Flämmchen gebrannt und sich in reumütiger Asche verzehrt. Das kleine Blockhaus mit seinem Kamin aus Stöcken, seinem Dach aus verzogenen Verschalungsbrettern beschwert mit Querstangen und dem Putz aus Lehm verfügte über eine einzelne Tür und unmittelbar gegenüber ein Fenster. Letzteres war jedoch mit Brettern vernagelt und niemand konnte sich an eine Zeit erinnern, in der es anders gewesen wäre. Und niemand wusste, warum es derart versperrt war. Gewiss nicht deshalb, weil der Bewohner Licht und Luft verschmähte, denn bei den seltenen Gelegenheiten, da ein Jäger diese einsame Stelle passierte, hatte er den Einsiedler gewöhnlich sich auf der Türschwelle sonnen sehen, falls ihm der Himmel gerade Sonnenschein zur Verfügung stellte. Ich glaube, es gibt heute nur wenig Lebende, die je das Geheimnis dieses Fensters kannten, aber einer davon bin ich, wie sie sehen werden. Der Mann hieß, dem Vernehmen nach, Murlock. Dem Äußeren nach war er 70 Jahre alt, tatsächlich etwa 50. Neben den Jahren war noch etwas anderes an seinem Altern beteiligt gewesen. Sein Haar und sein langer Vollbart waren weiß, seine grauen, glanzlosen Augen eingesunken, sein Gesicht übervoll von Runzeln, die zu zwei einander überschneidenden Systemen zu gehören schienen. Vom Körperbau war er groß und hager, mit gebeugten Schultern, Träger einer Bürde. Ich habe ihn nie gesehen, diese Einzelheiten erfuhr ich von meinem Großvater, von dem ich auch, als ich noch ein Junge war, die Geschichte des Mannes hörte. Er hatte ihn gekannt, als er in jenen frühen Tagen in der Nähe wohnte. Eines Tages fand man Murlock in seinem Blockhaus tot. Es war weder die Zeit noch der Ort für Corona in Zeitungen und ich nehme an, man kam überein, dass er eines natürlichen Todes gestorben sei, sonst hätte man es mir erzählt und ich würde mich daran erinnern. Ich weiß nur, dass man seinen Leichnam, vermutlich aus einem Gefühl für Schicklichkeit heraus, in der Nähe des Blockhauses begrub, neben dem Grab seiner Frau, die ihm so viele Jahre vorausgegangen war, dass die örtliche Überlieferung kaum noch einen Hinweis auf ihre Existenz bewahrt hatte. Damit schließt das letzte Kapitel dieser wahren Geschichte, abgesehen von dem Umstand, dass ich viele Jahre später, begleitet von einem gleichermaßen furchtlosen Geist, zu diesem Ort vordrang und mich nahe genug an das verfallene Blockhaus heranwagte, um einen Stein nach ihm werfen zu können und dann fortrannte, um dem Gespenst zu entgehen, das dort spukte, wie jeder gut informierte Junge in der Gegend wusste. Aber es gibt ein früheres Kapitel, das von meinem Großvater beigesteuert wurde. Als Murlock sein Blockhaus baute und kräftig mit der Axt um sich zu schlagen begann, um eine Farm zu erschaffen, wobei sein Gewehr ihm den Lebensunterhalt sicherte, war er jung, stark und voller Hoffnung. In jener Gegend im Osten, aus der er kam, hatte er, wie es üblich war, eine junge Frau geheiratet, die in jeder Hinsicht seiner ehrlichen Ergebenheit wert war und die Gefahren und Entbehrungen seines Schicksals mit willigem Geiste gleich dem Herzen teilte. Soweit bekannt ist, ihr Name nirgendwo verzeichnet, über die Reize ihres Gemüts und ihrer Person schweigt die Überlieferung, und dem Zweifler steht es frei, seine Zweifel zu hegen, aber Gott sei davor, dass ich diese etwa teilte. Ihre gegenseitige Zuneigung und ihr Glück wird von jedem weiteren Tag im Witwerleben des Mannes überreichlich bezeugt, denn was außer der Anziehungskraft eines seligen Andenkens hätte diesen unternehmungslustigen Geist an einen derartigen Ort ketten können? Eines Tages kehrte Murlock von der Jagd in einem entlegenen Teil des Waldes zurück und fand seine Frau vom Fieber niedergestreckt und im Delirium. Viele Meilen im Umkreis gab es keinen Arzt und keinen Nachbarn. Auch war sie nicht in einem Zustand, in dem er sie hätte zurücklassen können, um Hilfe zu holen, also machte er sich daran, sie wieder gesund zu pflegen. Aber am Ende des dritten Tages verlor sie das Bewusstsein und verschied, wie es schien, ohne es je wieder erlangt zu haben. Aufgrund dessen, was wir über ein Wesen wie das Seine wissen, können wir versuchen, den von meinem Großvater skizzierten Umriss mit einigen Details zu ergänzen. Als er sich davon überzeugt hatte, dass sie tot war, besaß Murlock genug Vernunft, um sich daran zu erinnern, dass die Toten zur Bestattung vorbereitet werden müssen. In der Ausübung dieser heiligen Pflicht machte er hier und da Fehler, tat gewisse Dinge nicht so, wie sie hätten getan werden sollen, und andere, die er korrekt erledigte, erledigte er wieder und wieder. Dass es ihm bisweilen nicht gelang, etwas Einfaches und Gewöhnliches auszuführen, erfüllte ihn mit Staunen, ähnlich dem eines Betrunkenen, der sich über die Aufhebung vertrauter Naturgesetze wundert. Er war auch überrascht, dass er nicht weinte, überrascht und ein wenig beschämt. Gewiss ist es herzlos, nicht um die Toten zu weinen. Morgen, sagte er laut, muss ich den Sarg machen und das Grab schaufeln und dann, wenn ich sie nicht länger sehen kann, werde ich sie vermissen. Aber jetzt, natürlich ist sie tot, aber das ist in Ordnung. Es muss irgendwie in Ordnung sein. Die Dinge können nicht so schlimm sein, wie sie scheinen. Im schwindenden Licht stand er über dem Leichnam, richtete das Haar und legte letzte Hand an die schlechte Toilette. Er tat alles automatisch mit achtloser Achtsamkeit und durch sein Bewusstsein lief noch immer wie eine Unterströmung die Überzeugung, dass alles in Ordnung sei, dass er sie wiederbekommen würde, unverändert, und dass sich alles erklären würde. Er hatte keine Erfahrung mit dem Gram. Seine Fähigkeit hierzu war nicht durch Gebrauch vergrößert worden. Sein Herz konnte nicht all dies aufnehmen. Seine Vorstellungskraft konnte es nicht richtig begreifen. Er wusste nicht, dass er so schwer geschlagen war. Dieses Wissen würde später kommen und nie mehr gehen. Gram ist ein Künstler, dessen Gaben so verschieden sind wie die Instrumente, auf denen er seine Totenklage spielt. Einigen entlockt er die grellsten, schrillsten Töne, anderen die tiefen, ernsten Akkorde, die wiederkehrend pulsieren wie eine Trommel, die in der Ferne langsam gerührt wird. Manche Naturen schrecken auf, manche betäubt er. Zu einigen kommt er wie das Einschlagen eines Pfeils, stachelt alle Empfindungen zu intensiverem Leben an, zu anderen wie der Hieb einer Keule, die gleichzeitig zerschmettert und benommen macht. Es ist vorstellbar, dass genau dies mit Murlock geschah, denn, und hier sind wir auf sicherem Grund als dem der reinen Mutmaßung, kaum hatte er sein frommes Werk beendet, als er auf einen Stuhl neben dem Tisch sank, auf dem die Leiche lag, und er bemerkte, wie weiß das Profil in der zunehmenden Dunkelheit wirkte, legte seine Arme auf die Tischkante und bettete sein Gesicht darauf, noch immer ohne Tränen und unsäglich müde. In diesem Moment drang durch das offene Fenster ein langer Klageton wie der Schrei eines verlorenen Kindes in den entlegenen Tiefen des sich verdüsternden Waldes. Aber der Mann bewegte sich nicht. Abermals und näher als zuvor drang dieser unirdische Schrei an seine schwindenden Sinne. Vielleicht war es ein wildes Tier, vielleicht war es ein Traum, denn Murlock schlief. Lonesome whippoorwill, he sounds too blue to fly. The midnight train is whining low. I'm so lonesome I could cry. I've never seen a night so long, when time goes crawling by. The moon just went behind a cloud to hide its face and cry. Did you ever see a robin weep when leaves begin to die? That means he's lost the will to live. I'm so lonesome I could cry. Abermals und näher als zuvor drang dieser unirdische Schrei an seine schwindenden Sinne. Vielleicht war es ein wildes Tier, vielleicht war es ein Traum, denn Murdock schlief. Ein paar Stunden danach, wie sich später herausstellte, erwachte dieser ungetreue Wächter, hob den Kopf von den Armen und lauschte angespannt, er wusste nicht warum. Dort, in der vollkommenen Dunkelheit, neben der Toten, erinnerte er sich an alles ohne Schock und strengte seine Augen an, um zu sehen. Er wusste nicht was. All seine Sinne waren angespannt, er hielt den Atem an, die Gezeiten seines Blutes waren verebbt, als ob sie die Stille stützen wollten. Wer, was hatte ihn geweckt und wo war es? Plötzlich erzitterte der Tisch unter seinen Armen. Und im gleichen Moment hörte er oder glaubte zu hören einen leichten, sanften Schritt, noch einen, Geräusche wie von bloßen Füßen auf dem Fußboden. Er war zu entsetzt, als dass er hätte schreien oder sich bewegen können. Notgedrungen wartete er, durchwartete dort in der Dunkelheit Jahrhunderte des äußersten Grauens, das ein Mensch erfahren und doch überleben kann, um davon zu berichten. Vergebens versuchte er, den Namen der Toten auszusprechen, die Hand über den Tisch auszustrecken, um festzustellen, ob sie da war. Seine Kehle war machtlos, seine Arme und Hände waren wie Blei. Dann geschah etwas ganz Entsetzliches. Ein schwerer Körper schien mit solcher Wucht gegen den Tisch geschleudert zu werden, dass er heftig genug gegen seine Brust gestoßen wurde, um ihn fast hinüber zu werfen. Im selben Moment hörte und spürte er, wie etwas mit einem so gewaltigen Schlag auf den Boden stürzte, dass das ganze Haus unter dem Aufprall bebte. Dann folgte das Geräusch eines Handgemenges und ein Wirrwarr von Lauten, der sich unmöglich beschreiben lässt. Murlock war aufgesprungen. Durch ihr Übermaß hatte die Angst die Herrschaft über ihn verloren. Mit den Händen voran stürzte er sich auf den Tisch. Er war leer. Es gibt einen Punkt, an dem das Entsetzen zu Wahnsinn umschlagen kann, und Wahnsinn treibt zum Handeln, ohne bestimmte Absicht, ohne Motiv, außer den wirren Impulsen eines Irren. Sprang Murlock zur Wand, packte nach kurzem Tasten sein geladenes Gewehr und feuerte es ab, ohne zu ziehen. In dem Blitz, der den Raum intensiv erhellte, sah er einen riesigen Panther, die tote Frau zum Fenster schleifen, die Zähne in ihrer Kehle vergraben. Dann war die Dunkelheit schwärzer als zuvor und es herrschte Stille. Und als er wieder zu Bewusstsein kam, stand die Sonne hoch am Himmel und der Wald war erfüllt von Vogelgesang. Die Leiche lag neben dem Fenster, wo das Tier sie hatte liegen lassen, als es vom Blitz und Krachen des Gewehrs verscheucht worden war. Die Kleidung war in Unordnung, das lange Haar durcheinander, die Glieder lagen wirr, aus der Kehle furchtbar zerfleischt, hatte sich eine Blutpfütze ergossen, noch nicht völlig geronnen. Das Band, mit dem er die Handgelenke verschnürt hatte, war zerrissen. Die Hände waren zu Fäusten geballt. Zwischen den Zähnen war ein Stück vom Ohr des Tieres. Some whippoorwill, he sounds too blue to fly. The midnight train is whining low. I'm so lonesome I could cry. I've never seen a night so long, when time goes crawling by. The moon just went behind a cloud to hide its face and cry. Did you ever see a robin weep when leaves begin to die? That means he's lost the will to live. I'm so lonesome I could cry. I'm so lonesome, I I could cry. I'm so lonesome I could cry.